In der Zeit entfaltet der Verband der Lehrergewerkschaften Südkoreas, der vom südkoreanischen konservativen Regime gewaltsam illegalisiert worden war, unter aktiver Unterstützung aller Kreise und Schichten noch heftigeren Kampf um ihre Legalisation. Ein Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Gewerkschaften Bildung und Kultur der DEVJK veröffentlichte am 15. Juli Stellungnahme, um die südkoreanischen Berufsgenossen zu unterstützen, die sich dazu erhoben haben, die Übelstände der kriecherischen, landesverräterischen und faschistischen Diktatur entschieden zu beseitigen, die Gerechtigkeit und Demokratie der Gesellschaft zu verwirklichen und die legitimen Rechte wieder zu erlangen. Er sagte wie folgt: Der Verband der Lehrergewerkschaften Südkoreas ist der Vertreter der südkoreanischen Grund-, Mittel- und Oberschullehrer für ihre Rechte. Sie bestanden auf der Demokratisierung der Bildung, der Verbesserung des Bildungsmilieus und der Verstärkung der Bildung für die Landesvereinigung und traten gegen die reaktionäre Bildungspolitik des Regimes ein und bemühten sich stets, den Jugendlichen richtige Geschichtsanschauung und das Bewusstsein für die Landesvereinigung beizubringen. Die vorangegangenen Regimes von Lee Myung-bak und Park Geun-hye hielten den Verband der Lehrergewerkschaften als Dorn im Auge, standen ihr bei gerechter Bildungstätigkeit und Bewegung für Demokratisierung im Weg und übten allseitige Repressalien aus. Schließlich brandmarkte die böse Frau Park Geun-hye, Tochter des berüchtigten faschistischen Reformdiktators, die Organisation als gesetzwidrige Gewerkschaft und entzog ihr die Legalisation. Der gegenwärtige Machthaber Südkoreas versprach zwar vor dem nachhaltigen Kampf der Organisation und dem sozialen Druck bei Präsidentenwahlkampf die Legalisierung der Organisation, aber heute wendet er in der Tat das Gesicht ab, was den Zorn aller Bevölkerungskreise und Schichten erweckt. Breite Kreise und Schichten Südkoreas bekunden dem Verband der Lehrergewerkschaften bei gerechter Tätigkeit um die Souveränität und Demokratisierung der Gesellschaft aktive Unterstützung und schließen sich ihrem Kampf für Legalisierung an. Der gerechte Kampf des Verbandes der südkoreanischen Lehrergewerkschaften, der sich mit Bewusstsein über die Mission und Pflicht der Pädagogen für die soziale Umwälzung und die Zukunft der Nation entschlossen erhoben hat, wird sicher den Sieg davontragen.